Abschnitt 6 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 6. Kapitel. Jetzt hieß es flink sein. Wir verloren denn auch keine Zeit. Unsere Gesellschaft bestand aus 4 Personen, einem 60-jährigen Grobschmied, 2 jungen Advokaten und meiner Wenigkeit. Nachdem wir einen Wagen und 2 elende alte Gäule gekauft, luden wir 1800 Pfund Lebensmittel sowie unsere Bergmannsgeräte auf und fuhren an einem kalten Dezembernachmittage von Carson City ab. Die Pferde waren so alt und schwach, dass wir bald herausgefunden hatten, es würde wohl besser sein, wenn einer oder zwei von uns ausstiegen und den Weg zu Fuß fortsetzten. Es ging auch besser. Bald aber fanden wir, dass es noch besser sein werde, wenn auch ein Dritter ausstiege. So war es denn auch. Ich hatte freiwillig das Amt des Fuhrmannes übernommen, obwohl ich vorher noch nie mit einem angeschirrten Pferde gefahren war und mancher in solcher Lage sich gerne hierauf berufen hätte, um eine derartige Verantwortlichkeit abzulehnen. Allein nach einer kurzen Weile ergab es sich, dass es wohl ratsam wäre, wenn auch der Fuhrmann ausstiege und zu Fuß ginge. Damit verzichtete ich auf diese Stellung, zu der ich nie wieder gelangen sollte. Noch vor Ablauf einer Stunde fanden wir, dass es nicht nur besser, sondern unbedingt notwendig war, immer abwechselnd zu zweien den Wagen von hinten durch den Sand zu schieben, so dass die schwachen Pferde kaum noch etwas zu tun hatten, als die Zunge nicht heraushängen zu lassen und nicht zwischen die Räder zu kommen. Es hat vielleicht sein Gutes, wenn man von Anfang an weiß, was einem bevorsteht und sich mit seinem Schicksal versöhnen kann. Wir hatten das Unsrige an einem einzigen Nachmittag kennengelernt. Es war klar, dass wir 200 Meilen weit durch den Sand warten würden und den Wagen samt den Pferden vorwärts schieben müssten. So fügten wir uns denn in die Umstände und mit dem Fahren war es aus. Nach einem Weg von 7 Meilen lagerten wir uns in der Wüste. Der junge Claggett, jetzt Mitglied des Kongresses für Montana, schürte die Pferde aus, fütterte und tränkte sie. Olifant und ich schnitten Salbeiholz, machten Feuer und holten Wasser zum Kochen. Und der alte Herr Baloo besorgte das Kochen selbst. Diese Teilung der Arbeit und diese Bestimmung der Dienstleistungen für jeden Einzelnen hielten wir während der ganzen Reise fest. Da wir kein Zelt hatten, schliefen wir in der freien Ebene unter unseren Decken. Die Ermüdung verschaffte uns festen Schlaf. Wir brauchten zu der Reise von 200 Meilen 15 Tage, oder vielmehr eigentlich nur 13, denn einmal hielten wir irgendwo 2 Tage an, um die Pferde ausruhen zu lassen. Hätten wir diese hinten am Wagen angebunden, so würden wir sicherlich den Weg in 10 Tagen zurückgelegt haben. Allein wir dachten daran erst, als es zu spät war, und schoben den Wagen samt den Pferden immer weiter, während wir uns die halbe Mühe hätten ersparen können. Leute, die uns begegneten, rieten uns, gelegentlich die Pferde in den Wagen zu setzen. Allein Herr Baloo, durch dessen eisengepanzerten Ernst kein spitzes Wort durchdrang, meinte, das würde nicht gehen, die Lebensmittel würden in Gefahr kommen, weil die Pferde von langer Entbehrung bituminös geworden seien. Der Leser wird mich entschuldigen, wenn ich dies nicht übersetze. Was Herr Baloo meinte, wenn er ein langes Wort gebrauchte, blieb allemal ein Geheimnis zwischen ihm und seinem Schöpfer. Er war einer der besten, gutmütigsten Menschen, die je eine niedere Lebenssphäre zierten, die Sanftmut und Einfalt selbst und die Uneigennützigkeit ebenfalls. Obwohl mehr als 2-mal so alt als der älteste von uns anderen, tat er doch deshalb niemals wichtig und verlangte niemals ein Vorrecht oder eine Ausnahmestellung. Er verrichtete dieselbe Arbeit wie ein junger Mann und leistete seinen Teil an der Unterhaltung von dem allgemeinen Standpunkte jeden Alters aus, nicht von der anmaßenden, ehrfurchtheischenden Gipfelhöhe von 60 Jahren. Die einzige auffallende Eigentümlichkeit an ihm war seine Vorliebe für lange Wörter, die er um ihrer selbst willen liebte und gebrauchte, ganz unbekümmert um ihre Beziehung zu dem Gedanken, den er auszudrücken beabsichtigte. Stets ließ er seine gewichtigen Silben mit behaglicher Unkenntnis ihrer Bedeutung fallen, so dass dieselben niemals etwas Anstößiges haben konnten. Dabei war sein Benehmen so natürlich und einfach, dass man immer wieder in Versuchung geriet, in seinen großartigen Phrasen einen Inhalt zu suchen, während sie wirklich ganz und gar nichts bedeuteten. War ein Wort recht lang, großartig und vollklingend, so reichte dies hin, ihm die Liebe des alten Mannes zu gewinnen. Er ließ es dann in seinen Reden irgendwo an der möglichst unpassendsten Stelle einfließen und freute sich daran, als hätte er die tiefsinnigste Wahrheit ausgesprochen. Wir breiteten immer alle 4 unseren ganzen Vorrat an Decken zusammen auf dem gefrorenen Boden aus und legten uns Seite an Seite schlafen. Da Olifant einsah, dass unser dummer, hochbeiniger Hund viel tierische Wärme in sich habe, ließ er ihn zwischen sich und Herrn Baloo mit ins Bett kriechen und zog den warmen Rücken des Hundes an seine Brust, was er höchst behaglich fand. Aber während der Nacht fing der Köter an, sich zu strecken und sich unter wohlgefälligen Knurren gegen Balus Rücken zu stemmen und ihn vorzuschieben. Wenn er sich recht warm und gemütlich fühlte, trommelte er wohl auch im Übermaß des Wohlgefühls voll Dankbarkeit und Glück dem Alten mit den Pfoten auf dem Rücken herum. Ein andermal, wenn er von der Jagd träumte, zerrte er den alten Mann hinten an den Haaren und bellte ihm ins Ohr. Balu beklagte sich zuletzt sehr sanftmütig über diese Beweise von Zutunlichkeit und schloss seinen Vortrag mit der Bemerkung, so ein Hund sei kein Tier, das zu müden Leuten ins Bett passe, denn er sei zu meretriziös in seinen Bewegungen und zu organisch in seinen Gefühlen. Wir warfen den Hund hinaus. Es war eine harte, mühselige Reise, die aber trotzdem ihre Lichtseite hatte, denn wenn nach Tagesschluss unser Wolfshunger mit einem warmen Mahl von gebratenem Speck, Brot, Sirup und schwarzem Kaffee gestillt war, fanden wir bei einer Pfeife, ein paar Liedern und Geschichten am abendlichen Lagerfeuer in der stillen Einsamkeit der Wüste eine frohe, sorgenfreie Erholung, welche uns als der höchste Gipfel irdischer Seligkeit erschien. Eine solche Lebensweise übt auf alle Menschen einen mächtigen Zauber aus, gleichviel, ob sie aus der Stadt oder vom Lande kommen. Wir sind die Abkömmlinge wüstendurchziehender Araber und endlose Zeiträume stetig fortschreitender Kulturentwicklung waren nicht imstande, den Wandertrieb in uns auszurotten. Niemand von uns wird leugnen, dass ihm bei dem Gedanken an ein Nachtlager draußen im Freien stets ein Wonnegefühl durchbebt. Einmal wanderten wir 25 Meilen an einem Tag und ein andermal in der großen amerikanischen Wüste 40 Meilen und dann noch einmal 10, mithin im Ganzen 50, innerhalb 23 Stunden, ohne uns Zeit zum Essen, Trinken oder Ausruhen zu gönnen. Wenn man einen Wagen samt zwei Pferden 50 Meilen weit geschoben hat, ist es ein solcher Hochgenuss, sich auszustrecken und dem Schlafe zu überlassen, wäre es auch auf steinigem und gefrorenem Boden, dass einem die Wonne für den Augenblick nicht zu teuer erkauft scheint. Wir lagerten 2 Tage in der Nähe des Sees, in welchem sich der Humboldt-Fluss verliert. Unsere Versuche, das stark alkalische Wasser des Sees zu benutzen, fielen höchst kläglich aus. Es hinterließ einen bitteren, ganz abscheulichen Geschmack im Munde und ein höchst unangenehmes Brennen im Magen. Es war, als tränke man starke Lauge. Wir taten Sirup hinein, aber das machte es nur ganz wenig besser. Wir fügten eine Essiggurke hinzu, aber das Alkali schmeckte vor, und so war es zum Trinken nicht zu brauchen. Kaffee von diesem Wasser war das niederträchtigste Gebräu, das ein Mensch je erfunden hat. Er schmeckte wirklich noch abscheulicher als das unverbesserte Wasser selbst. Herr Balu, der das Getränk gebraut hatte, fühlte sich verpflichtet, es herauszustreichen und zu verteidigen und trank deshalb in kleinen Schlückchen eine halbe Tasse davon aus, wobei er es fertigbrachte, ihm eine Zeit lang ein schwaches Lob zu singen. Schließlich aber schüttete er den Rest weg und erklärte offen und frei, der Kaffee sei zu technisch. Bald nachher fanden wir eine Quelle mit brauchbarem, frischem Wasser, worauf wir uns ohne weitere Verdrießlichkeiten und Störungen zur Ruhe legten. Ende von Abschnitt 6.